inspirieren Sie andere dazu, Ihre innere Stimme zu finden. Nachdem Sie Ihre eigene innere Stimme gefunden haben, können Sie sich dafür entscheiden, Ihren Einfluss auszudehnen und Ihren Beitrag zu vergrößern, indem Sie andere dazu inspirieren, Ihre innere Stimme zu finden. Inspirieren, das aus dem Lateinischen kommt, bedeutet, anderen Leben einzuhauchen. Indem wir die Möglichkeiten anderer anerkennen und fördern, allen vier Dimensionen ihrer Natur, Körper, Verstand, Herz und Geist eine Stimme zu verleihen, werden der Erfindungsreichtum, das Talent, die Kreativität, Leidenschaft und Motivation, die bis dahin in ihnen schlummerten, geweckt. Nur jenen Organisationen und Unternehmen, die ihre innere Stimme ganz zum Ausdruck bringen und damit viele Menschen und Teams erreichen, wird hinsichtlich Produktivität, Innovation und Führung der Durchbruch zur nächsten Ebene gelingen. Der zweite Teil dieses Hörbuchs beginnt mit Kapitel 6, wo es darum geht, andere dazu zu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden. Da die meiste Arbeit auf der Welt in allen Arten von Organisationen geleistet wird, liegt der Schwerpunkt auf Prinzipien, durch die man andere in allen Organisationen, Wirtschaft, Bildung, Verwaltung, Militär, Gemeinde und auch Familie positiv beeinflussen kann. Wahrscheinlich werden Ihnen viele praktische Ja-Aber-Fragen durch den Kopf gehen. Deshalb enden alle noch folgenden Kapitel mit einem kurzen Abschnitt, in dem ich Fragen beantworte, die mir häufig gestellt werden. Ich hoffe, dass Sie diese Abschnitte nützlich finden. Falls Sie sich aber nicht dafür interessieren, können Sie sie ruhig überspringen. Außerdem füge ich nach dem letzten Kapitel noch ein Kapitel an, in dem ich mich mit allgemeineren und umfassenderen Fragen beschäftige.